1. Niemann, der Heerführer des Königs von Aram, Warbei seinem Herrn se angesehen und hochgut, die der Herr durch in den Aramen den Sieg verliehen hat, dieser Machtige Mann lit Jedocken Ossouts. 2. Einst hatten Aramäisch Streifscheren ein Jungs Mädchen aus dem Land Israel gefangen genommen, welch fortan im Dienst von Niemanns Frau stand. 3. Sie sagt zu ihrer Herrin, wenn mein Herr Dochner bei dem Propheten in Samaria wäre. Dieser Word in von seinem Ossatz befreien vor. Niemann ging darauf hin zu seinem Herrn und berichtet ihm, was das Mädchen aus dem Land Israel gesagt hat. 5. Der König von Aram erwidert, gerne hin, ich werde dem König von Israel einen Brief senden, so reis Niemann ab und nahm sein Talente Silber, 6000 Shekel Gold so isen festgewonder mit sich. 6. O überbrach dem König von Israel den Brief, in dem Stand, so bald dieser Brief dich erreicht, wiss, dass ich meinen Diener Niemann zu dir gesandt habe, damit du in von seinem Ossatz heilst 7. Als der König von Israel den Brief gelesen hat, zerrist sein Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, der Toten und lebendig Mädchen kann, das dieser mir befiehlt, einen Menschen von seinem Ossatz zu heilen. Seht Jutlich, das einen Vorwens am Streit mit mir sucht, 8. Als Eliza, der Mann Gottes, hort, das der König von Israel sein Kleider zerrissen hat, sandt ein Botschaft und den König, warumest du den Kleider zerrissen? Lass ihn ne zu mir kommen, damit erkennt, dass es Propheten in Israel gibt, 9. So kam Niemann mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elisas. 10. Eliza sandt einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bad dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Fleisch wieder hergestellt, und du wirst rein sein, 11. Niemann wird jedoch zornig und ging weg, indem sagt, ich dacht, a word herauskommen, wo mich treten, den Namen des Herrn, seins Gottes, anrufen, sein Hand über die Stell schwingen und so den Ossatz besiegen 12. Sind nicht die Flasserbahner und Farper von Damaskus besser als Algewasser Israels? Konnte ich mich nicht in ihnen baden und rein werden, so wante sich ab und jing volle Zorn devon. 13. Doch sein Diener traten an inherren und redeten im zu. Wenn der Prophet dir etwas Schweiriges befohlen hat, würdest du es nicht tun. Why viel mehr, der dir lediglich gesagt hat, bad dich, so wirst du rein sein. 14. Daraufhin ging hinab und tauschte siebenmal im Jordan und her, why der Mann Gottes es befohlen hat, sein Fleisch wird wiederhergestellt why das einst jungen neben und war rein. 15. Anschließend Curtio mit seinem gesamten Gifold zu dem Mangot Surak, trat vor in Sprach, see, ich habe nun erkannt, dass es keinen Gott gibt in allen Landen, außer in Israel, so nimm doch jetzt ein Abschiedsgeschenk von deinem Dieneren, 16. Eliza aber sprach, so war der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichtsen, und obwohl niemand in Drangti, es zu nehmen, weigert a sich. 17. Da sprach Niemann, wenn nicht, so moge deinem Diener wenn extends ein last erder, so viel, wise way multier trajan konin, gegeben wer den. Den dein Diener will fortan keenen anderen gotten mehr brandopfer und schlachtopfer darbringen, sundern ne dm hern 18. In dieser Angelegenheit moge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn mein Herr in den Tempel rimmens get, am dort anzu beten, und sich debi auf meinen Arm stutzt, so das ich mig mit niederwerf im Tempel rimmens, wenn sich dort niederwerft, so moge der Herr deinem Diener in dieser Hinsicht verzeihen, 19. Eliza erwidet ihm, sieh hin in Frieden, als Niemann ein Streck wieges von ihm entfernt war, 20. Sprach Gehasi, der Diener Elizas, des Menes Gottes, bei sich selbst, mein Herr hat diesen Aramer Niemann verschonten nichts von dem angenommen, was er mitgebracht hat. So war der Herr lebt, ich muss ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben. Lassen, 21. Also rannte Gehasi Niemann nach. Als Niemann bemerkt, dass ihm jemand nachlief, sprang er von Wagen, ging ihm entgegen und fragte, ist alles in Ordnung, 22. Antwortet, J.A. Mein Herr sendet mich und last dir sagen, soben sind vom Gebirge Ephraims way young manner, die zu den Propheten schulen gehoren, zu mir gekommen, gib mir doch für sie ein Talent Silber und zwei Gewander, 23. Niemand erwidert, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente, drangt in und band zwei Talente Silber in zwei Butel so I zwei Gewander und gab sie seinen beiden Dianen, die sie vor im Hertrugen. 24. Als gehasi den Hügel erregt, nam of ihnen die Gaben AB, verwort sie im Haus und ließ die Männer gehen. Nachdem sie sich entfernt hatten, 25. Jinge hinien und trap vor seinen Herrn. Eliza fragte in Jedoch, woher, gehasi, at antwortet, den Diener war nirgends hingegangen, 26. Eliza aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als ein gewisser Mann sich umdreht, von seinem Wagenstiegen dir in Gijenjing. Nun, du hast das Geld bekommen und wirst Kleider. Olgarten, Weinberg, Schaf, Rinder, Sklaven und Sklavinnen dafür bekommen, 27. Dr. Ossatz Niemens were dir und deinen Nachkommen für immer anhaften, die Jinge von im Hinaus, Schneeweiß von Ossatz.